Entschuldigung, dass ich die Party unterbrochen habe. Some of you are under the impression that you come to church to enjoy things. Manche von euch, die denken, die kommen in die Gemeinde, um einfach dort eine tolle Zeit zu haben. And I just want to correct that. Ich möchte das nur korrigieren. You're here to learn. Wir sind hier zu lernen. And how come we've got 72 people going to the concert? Und wie kommt es, dass wir 72 Leute zum, dass wir zum Konzert fahren? That's going to be a real blessing, that concert. Das wird wirklich ein Segen sein, dieses Konzert. And let's not forget to hold it up in prayer. Und vergessen aber nicht, dass wir dafür weiterhin beten. You know, it's a great opportunity to testify to the Lord. Und das ist eine wundervolle Möglichkeit, um den Herrn zu bezeugen. And those opportunities don't come very often. Und diese Möglichkeit, die sind eigentlich nicht sehr oft. So let's remember that in prayer before the Lord. So denk mir daran im Gebet vom Herrn. Let's pray. Beten wir. Father, we thank you for your family gathered together in this place. Vater, wir danken dir, dass sich deine Familie an diesem Ort versammelt. And we thank you that this day your family worldwide are meeting together to glorify you. Und Vater, wir danken dir, dass deine Familie sich weltweit heute versammelt, um dich zu verherrlichen. We thank you for the grace that you share with us. Und wir danken dir für die Gnade, die du uns teilst. And Lord, as we just take some time to look at your word. Und Herr, wenn wir jetzt die Zeit dafür nehmen, um in dein Wort zu schauen. We pray that your spirit would open the word to us. So beten wir, dass dein Geist das Wort uns öffnet. That it would break the bread of life to us. Und dass er das Brot des Lebens für uns bricht. And that it would nourish our spirit and our soul. Und dass das unseren Geist und unsere Seele nährt. And we be blessed by it. Und auch wir dadurch gesegnet sind. And just bless our fellowship together. Und so segne unsere Gemeinschaft zusammen. And may it bring glory to your name. Möge es deinem Namen Ehre bringen. For Jesus' sake. Um Jesu willen. Amen. Amen. Okay, I'm looking forward to today. Okay, ich kann nicht warten für das, was wir heute da durchmachen werden. Actually, I look forward to teaching most Sundays. Und ja, ich lehre wirklich. Ja. An jeden Sonntag gern. But today is special. Aber heute ist ganz ein besonderer Tag. Because we're going to start looking at a book that has some promises. Weil wir werden uns ein Buch anschauen, das einige Verheißungen hat. Now, lots of the books in the Scripture provide promises. Viele Bücher in der Schrift, die haben Verheißungen. But this is a very easy promise to take hold of. Aber das ist eine sehr leichte Verheißung, dass wir uns daran festhalten können. This is the one book in the Bible. Und das ist das eine Buch in der Bibel. Where God says, "I'm going to bless you for reading it." Wo Gott sagt, ich werde euch segnen, wenn ihr das lest. And for listening to it. Und wenn ihr dem zuhört. And that's all you have to do. Und das ist alles, was ihr tun müsst. I get blessed because I read it. Ich werde gesegnet, weil ich es lesen kann. You'll get blessed if you listen. Und ihr werdet gesegnet, wenn ihr zuhört. You don't have to rush out and do anything. Ihr müsst nicht da hinauseilen und dann etwas tun. Just listen. Hört einfach nur zu. And he says it twice in the book, once at the beginning and once at the end. Und er sagt das zweimal im Buch, einmal am Anfang und dann einmal am Ende. Now what's better than that? Nun, was ist, kann besser sein als das? Listen to the word of God and be blessed. God promises it. Das Wort Gottes zu hören und dadurch gesegnet zu werden, und Gott verheißt das. So if we read this book for the next 8, 9, 10, 22 weeks. So wenn wir dieses Buch jetzt die nächsten 8, 9, 10 oder 22 Wochen lesen. Then for 22 weeks we're going to be blessed. Und dann werden wir 22 Wochen lang gesegnet sein. So doesn't depend on how good my teaching is. So es hängt nicht davon ab, wie gut meine Lehre ist. We're just going to get blessed anyway. Aber wir werden trotzdem gesegnet werden. So we're going to look at the last book of the scripture. So wir schauen uns das letzte Buch der Schrift an. In my Bible the first words say the revelation of St. John. In meiner Bibel da heißt die Offenbarung vom heiligen Johannes. But you know that's not right. Aber das ist nicht richtig. The first verse tells us the title of the book. Der erste Vers sagt uns den Titel des Buches. And it titles it the Revelation of Jesus Christ. Und da steht der Titel, dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Now here's a strange thing about this book. Nun, da ist etwas Eigenartiges über dieses Buch. As I've said, it's one book in the Bible where we're going to be blessed by reading it. Weil ich schon gesagt habe, es ist das eine Buch in der Bibel, wo wir gesegnet werden, indem wir es lesen. And Yet if you look over the last few hundred years, aber wenn du so über die letzten paar hundert Jahre zurückblickst, in all the major denominations, in all den großen Denominationen, the one book that isn't there, das eine Buch, was nicht da ist, is this book. Ist dieses Buch. Where I come from in England, wo ich herkomme aus England, the state church, diese Staatskirche, only has one reading from this book once a year. Sie lesen nur einmal aus diesem Buch, also einmal im Jahr. That means that for hundreds of years, das heißt für hunderte von Jahren, people in that fellowship have been missing out on the blessing of God. Leute in dieser Gemeinschaft, die haben den Segen Gottes verpasst. It's almost like they're scared to touch it. Es ist fast so, als ob sie sich davor fürchten, das zu berühren. And there's a sense in which you can't blame them. Und da gibt es einen Sinn, also man kann sie eigentlich nicht beschuldigen. If you have lots of spare time, wenn du viel Freizeit hast, you can look up this book on the internet. So kannst du dieses Buch auch anschauen im Internet. And it looks like every wacko from one end of the earth to the other. Und es schaut so aus, also wie ja, so yeah, I can think of a word to describe. Komischen, eigenartigen von einem Ende der Welt bis zum anderen Ende der Welt. They've taken this book and they've twisted it. Sie haben dieses Buch genommen, das ganz durcheinander gebracht. And made it fit any circumstance you can think of. Und sie haben so gemacht, dass es für jeden Umstand passt, woran du nur denken kannst. And so the Christian has kind of stepped back away from it. So haben die Christen dann einen Schritt zurückgenommen und einfach sind davon weggegangen. And even when you get to the scholars, they're the people who have nothing better to do than study. Und auch wenn du zu den Gelehrten gehst, also sie haben eigentlich nichts Besseres zu tun als zu studieren. They spend their time arguing about when it was written. Sie verbringen ihre Zeit und sie streiten darum, also wann es geschrieben wurde. And what does it mean? Und was es bedeutet. And some of them say, it's looking to the future. Und manche sagen, es blickt in die Zukunft. And some of them say, no, it's all happened in the past. Und manche von ihnen sagen, nein, das ist alles schon passiert in der Vergangenheit. So what are we supposed to say? So was sollten wir dann sagen? You know, you may be well schooled. Ihr seid vielleicht gut geschult. I'm not. Ich nicht. I left school when I was 17 and a half. Ich verließ die Schule, als ich 17,5 Jahre alt war. So when I come to read this book, so wenn ich dazu komme und dieses Buch lese, I read it for what it says. So lese ich so, wie es da drin steht. And I find it fine. Und ich finde das in Ordnung. And I think it's because I'm reading it for what it says. Und ich denke, es ist so, weil ich lese es so, wie es da steht. And as we go through this book, und wenn wir durch dieses Buch gehen, we'll come across things that are a little strange. Da werden wir auch über Dinge dann kommen, also die ein bisschen komisch sind. But when we look back in the rest of the scripture, aber wenn wir zurückschauen zum Rest der Schrift, we'll find most of those strange things explained. Da sehen wir, dass die meisten von dieser komischen Dinge dann auch erklärt werden. Now there will be things that we don't understand. Nun, es wird auch Dinge geben, die wir nicht verstehen können. But you know, the Bible even explains those for us. Aber wisst ihr, die Bibel erklärt sogar diese Dinge für uns. By saying these things are written for the very last days. Und da steht's dann, also diese Dinge sind geschrieben für die letzten Tage. And it's only the people in the last days that will understand them. Und das sind nur die Menschen in den letzten Tagen, die das verstehen können. So if I don't understand them, so wenn ich sie nicht verstehen kann, that's fine. Das ist in Ordnung. And that's the way I want to approach this book. Und so möchte ich mir dieses Buch anschauen. You may not agree with everything I say. Vielleicht stimmt sie nicht überein mit allem, was ich sage. That's fine. Das ist in Ordnung. You take it up with the Lord. Du kannst das mit dem Herrn dann besprechen. You know. I'm not going to argue about who's right and who's wrong. Ich werde auch nicht darüber streiten, wer richtig und falsch liegt. We have eternity to do that. Wir haben die ganze Ewigkeit zur Verfügung, um das zu tun. You know? So right now, let's just see what the Lord wants to say to us today. Aber jetzt schauen wir, was der Herr zu uns heute zu sagen hat. We're just going to read the first three verses. Wir werden nur die ersten drei Verse lesen. And normally I'd ask Manfred to do this. Normalerweise fragt er mich, dass ich das tun soll. But because it says, blessed is he that reads it. Aber weil es so heißt, gesegnet ist der, der das liest. I'm going to read it as well. So wird er das auch lesen. The revelation of Jesus Christ, which God gave to him, to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel to his servant John, who bare record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat es kundgetan und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, was er gesehen hat. Glückselig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Amen. What a great start. Was für ein wundervoller Anfang. There are 22 chapters that this book is divided into. So dieses Buch ist in 22 Kapiteln unterteilt. In 285 places. An 285 Stellen. References made to the Old Testament. Werden Verweisstellen auf das Alte Testament gemacht. The more familiar we are with the Old Testament, the more we'll understand the book. Je mehr wir das Alte Testament kennen, desto mehr werden wir auch dieses Buch verstehen. Quite a lot of the book refers to the temple. Weil viel von diesem Buch, das verweist auch auf den Tempel. We see the altar. Und wir sehen den Altar. The outer court. Den äußeren Vorhof. And the Ark of the Covenant. Und auch die Bundeslade. So again, it puts us back to the Old Testament. So wiederum führt uns das Buch zurück in das Alte Testament. But it's not about the past. Aber es geht nicht um die Vergangenheit. It's to look to something that is about to happen. Sondern es geht darum, dass wir auf etwas schauen, was erst passieren wird. There are lots of numbers that appear in the book. Es gibt auch viele Zahlen, die da auftauchen im Buch. The most common one is 7. Und die bekannteste ist 7. We'll come across 7 churches. Wir werden 7 Gemeinden begegnen. 7 stars. 7 Sternen. 7 angels. 7 Engel. 7 seals. 7 Siegel. 7 trumpets. 7 Posaunen. 7 bowls. 7 Schalen. And 7 people. Und 7 Leuten. And 7 dooms. Und 7 von diesen Dooms. Yeah, dooms. Also so finsteren Zeiten. So sometimes those numbers are there to give us a better understanding. Manchmal sind diese Zahlen hier, um uns ein besseres Verständnis zu geben. But sometimes they're just to give us an idea of things. Aber manchmal sollen sie uns eine Idee geben von Dingen. And there are different ways we can read this book. Und es gibt verschiedene Arten, wie wir dieses Buch lesen können. Some people tell me that I'm a fundamentalist. Manche sagen mir, dass ich ein Fundamentalist bin. That I take the Bible literally. Dass ich die Bibel wörtlich nehme. And then they start giving me other long titles. Und dann beginnen sie mir andere lange Titel zu geben. Apparently I'm a dispensationalist. Ich bin ein Dispensationalist. If I knew what it meant, wenn ich wissen würde, was das heißt, I might be offended. Dann wäre ich vielleicht beleidigt. But you know, aber wisst ihr, I read the Bible, ich lese die Bibel, and I take it for what it says. Und ich nehme es so, wie es da drin steht. You know, and if God says, I stretched out my hand, und wenn Gott sagt, dass er seine Hand ausgestreckt hat, I don't believe that God has a hand. So glaube ich nicht, dass Gott eine Hand hat. Because elsewhere it says that God's a spirit. Weil woanders steht, dass Gott ein Geist ist. So I take that as meaning that in some way he stretched out and reached something. So ich lese das jetzt so, auf irgendeine Art hat er sich ausgestreckt und jemanden erreicht. Not that God has a hand. Nicht, dass Gott eine Hand hat. It says that his eyes run across the earth. Das heißt auch, dass seine Augen über die ganze Erde schweifen. I don't believe God has eyes. Ich glaube nicht, dass Gott Augen hat. Like I have. So wie ich. But I do believe that he can see what's going on. Aber ich glaube, dass er sehen kann, was vor sich geht. He says that he'll collect his people from the four corners of the earth. Es heißt auch, dass er sein Volk sammeln wird von den vier Enden der Erde. Now, I don't believe God thinks the earth is flat. Nun, ich glaube aber nicht, dass Gott denkt, die Erde sei flach. Although sometimes I think I've been to one of those corners of the earth. Obwohl ich manchmal denke, ich war schon bei diesen Ecken auf der Erde. You know, they're like the corners of the room. The broom doesn't quite get into them. Also sie sind so wie diese kleinen Besenkammern, also wo der Besen nicht einmal hineinpasst. So they're full of all the nasty little things. So sind sie voll von diesem grausigen Zeug. I've been to a few places like that. Ich war schon an ein paar Plätzen wie diesen. But no, it was just a way of describing things. Aber nein, es war nur eine Art, wie er Dinge beschrieben hat. He says there are four winds. Er sagt, es gibt vier Winde. But there are more than four winds. Aber es gibt mehr als vier Winde. It's a way of describing things. Es ist wiederum eine Art, um Dinge zu beschreiben. And we've said before, und wir sagten schon zuvor, I know scientists that tell me that the sun comes up. Ich kenne Wissenschaftler, die mir sagen, dass die Sonne aufgeht. Even on the television on the morning. Auch im Fernsehen heute Morgen. The man says that the sun will come up at 4:39 and it will go down at 8:47. So sagte der Mann im Fernsehen, die Sonne wird aufgehen zu dieser Zeit und dann untergehen zur anderen Zeit. Sun doesn't come up. Die Sonne kommt, geht nicht auf. No, the Earth rotates, doesn't it? Nein, die Erde dreht sich, oder? But you know what he means. Aber ihr wisst, was er meint. It's obvious. Das ist ganz offensichtlich. And we need to take the Bible like that. Und auch wir müssen die Bibel so nehmen. Okay, so let's take the obvious meaning first. So nehmen wir jetzt die offensichtlichen Bedeutungen zuerst. Now, if you talk about the Revelation, nun, wenn du über die Offenbarung sprichst, people say, "Ooh, that's prophecy." So sagen die Leute, "Ooh, das ist Prophetie." Oh, it's nice. Ooh. Well, it contains prophecy. Nun, sie hat Prophetie drin. But right at the beginning, it tells us it's the revelation of Jesus Christ. Aber geradewegs am Anfang, da heißt es, das ist die Offenbarung Jesu Christi. And that is the core and the heart of the book. Und das ist der Kern und das Herz des Buches. It's to show us Jesus. Es geht darum, um uns Jesus zu zeigen. Now, if we'd worked our way through the New Testament, nun, wenn wir uns durchs Neue Testament durcharbeiten würden, we realize that the Gospels show us Jesus. So erkennen wir auch, dass das Evangelien oder die Evangelien uns Jesus zeigen. And we got to sit there at his birth. Und wir können dort sitzen bei seiner Geburt. We got to be there when the shepherds arrived. Wir können dort sein, wo die Hirten ankommen. We listened in as the kings arrived from the east. Und wir haben auch dem zugehört, wo die Könige ankamen vom Osten. And we get to see Jesus grow. Und wir können sehen, wie Jesus wächst. To see him talk with the elders in the temple when he was 12 years old. Ihn zu sehen, wo er mit den Ältesten im Tempel spricht, wo er erst 12 Jahre alt ist. And then to minister in Galilee and the surrounding areas. Und dann, wo er in Galiläa und in den umliegenden Gebieten dient. And we got to follow his steps up to Calvary. Und dann können wir seinen Fußspuren bis nach Golgatha dem nachfolgen. We got to see Jesus. Wir konnten Jesus sehen. So what's this book all about? So worum geht's in diesem Buch? Well, we only got to see one part of who Jesus is. Nun, wir konnten nur einen Teil sehen, wie Jesus oder wer Jesus ist. He came to suffer. Er kam, um zu leiden. He came to show himself as a servant in obedience. Er kam, um sich selbst als ein Diener im Gehorsam zu zeigen. He endured. Er hat das Ganze ausgehalten. It says he endured the cross. Das heißt, dass er das Kreuz ausgehalten hat. But there was a purpose behind it. Aber da gab es auch einen Zweck dahinter. He has a plan that went beyond the cross. Er hatte einen Plan, der übers Kreuz hinausging. Beyond the tomb. Oder übers Grab. And what we find in this book, und was wir in diesem Buch finden, is the other side of who he is. Ist die andere Seite von dem, wie er ist. And the fulfillment of his purpose. Und die Erfüllung von seinem Zweck. His purpose wasn't to die and rise again. Sein Zweck war nicht zu sterben und wieder aufzustehen. Full stop. Point. Also jetzt wird gestoppt. Okay. His purpose was to die and rise again. Sein Zweck war zu sterben und wieder aufzustehen. And then spend eternity in your company. Und dann die Ewigkeit in deiner Gesellschaft zu verbringen. To take again his proper place in the heavenlies. Wiederum seinen rechten Platz in den an den himmlischen Orten einzunehmen. But be there with you and I. Aber dass er dort sein kann mit dir und mit mir. That was his purpose. Das war sein Zweck. And that's what this book is about. Und darum geht's auch in diesem Buch. And we'll see Jesus not walking through the dust of Galilee. Und wir werden Jesus sehen, nicht dass er durch den Staub in Galiläa herumgeht. Not enduring the scoffing of Roman soldiers. Und dass er auch nicht dieses Verspotten von römischen Soldaten aushält. Not bleeding on the cross of Calvary. Und dass er nicht mehr blutet am Kreuz von Golgatha. And not as a lifeless body being taken into the tomb. Und nicht mehr als ein lebloser Körper in das Grab hineingelegt wird. We'll get to see him as the judge. Wir werden ihn jetzt sehen als den Richter. On his seat of judgment. Auf seinem Richterstuhl. We'll get to see him as the king. Wir werden ihn als den König sehen. Whom the world rejected. Den die Welt abgelehnt hat. But whom heaven seeks. Aber den der Himmel sucht. Seated in glory. Und der in der Herrlichkeit sitzt. Receiving worship from the heavenly host. Und Anbetung empfängt vom himmlischen Herr. And a number so great that no man could number it. Und eine Zahl so groß, dass die niemand zählen konnte. When John saw Jesus as he really was, als Johannes Jesus sah, wie er wirklich ist, he didn't say anything. Hat er nichts gesagt. He fell at his feet as dead. Sondern er fiel zu seinen Füßen wie tot. That's the other Jesus. Das ist der andere Jesus. You know, it's not the Jesus of Nazareth that we see on the DVD. Es ist nicht der Jesus von Nazareth, den wir auf dem DVD sehen können. It's not even the pictures that we color in Sunday school. Oder sind nicht, auch nicht die Bilder, die man so anmalen kann, so in der Sonntagsschule. John knew Jesus. Johannes kannte Jesus. He spent 3 years living with him. Er verbrachte 3 Jahre mit ihm, wo er mit ihm zusammenlebte. But when he saw him as he really was, aber als er ihn sah, wie er wirklich ist, the only rightful place was on the floor, like dead. Der einzig rechte Ort für ihn war am Boden, wie tot. That's what this book is about. Darum geht's in diesem Buch. Let's put Jesus where he belongs. Geben wir Jesus dorthin, wo er hingehört. But don't forget that where he belongs, aber vergessen wir nicht, wo er hingehört. He wants us to be there with him. Er möchte, dass auch wir sind, wo er ist. And that's your invitation this morning. Und das ist eure Einladung für heute Morgen. And as we go through this book, und wenn wir durch dieses Buch gehen, that invitation becomes more clear. So wird diese Einladung noch klarer. He wants us to be there. Er möchte, dass wir auch da sind. Prophecy. Prophetie. What does that mean? Was heißt das? Well, every day I get up and we turn the computer on in the house. Und jeden Tag, wenn ich aufstehe, da schalte ich den Computer ein im Haus. And the first thing that comes up on ours is a weather forecast. Und das erste, was auf unserem Computer erscheint, ist die Wettervorhersage. And it's great. Und das ist großartig. I look out across the lake. Ich schaue so über den See. I see the sun glittering on the water. Ich sehe, wie die Sonne so am Wasser glitzert. The blue sky and the fluffy white clouds. Der blaue Himmel und ja, diese Wolken, diese kuscheligen Weißen. And my computer tells me that it's heavy snow. Und mein Computer sagt mir, es wird stark schneien. And -2 degrees. Und es wird -2 Grad haben. I don't know where this thing for the weather forecast is. Ich weiß nicht, wo diese Station für die Wettervorhersage ist. But it can't even tell me what the weather is now. Aber das kann mir nicht einmal sagen, wie das Wetter jetzt ist. But it's fun. Aber es macht Spaß. Well, prophecy is more than guessing what the weather's going to be. Nun, Prophetie, das ist mehr als nur zu raten, wie das Wetter sein wird. Biblical prophecy. Biblische Prophetie is where the Lord wants to share with you and I. Ist, wo der Herr dir und mir weitergeben möchte. With his people. Mit seinem Volk. Some of the things that are going to happen in the future. Manche der Dinge, die dir in der Zukunft passieren werden. And he shares those things for a number of reasons. Und er gibt diese Dinge weiter aus vielen Gründen. One is to encourage us. Eines ist, um uns zu ermutigen. One is to comfort us. Eines, um uns zu trösten. And one is to build us up. Und eines, um uns aufzubauen. Now, sometimes we need encouragement. Nun, manchmal brauchen wir Ermutigung. You know, we get weighed down by the day-to-day events. Weil wir werden so niedergedrückt durch die täglichen Ereignisse. And part of the purpose of prophecy. Und ein Teil des Zwecks der Prophetie. Is where the Lord says. Ist, wo der Herr sagt. I'm still on the throne. Ich bin noch immer am Thron. What does it say in Romans 8:28? Was steht im Römer 8:28? Thank you. All things work together for good. So alles dient denen zum Besten. That's really difficult to believe sometimes. Das ist wirklich schwer zu glauben manchmal. All things? Alle Dinge? For good? Zum Besten? Well, there is a little extra to that. Nun, da gibt's noch ein bisschen ein Extra dazu. It does say all things work together for good for those that love God and are called according to his purpose. Das heißt, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten und die nach seinem Vorsatz berufen sind. So if you're one of the children of God this morning. So wenn du eines der Kinder Gottes bist heute Morgen. You need to open your Bible and look at Romans 8:28. So musst du die Bibel aufschlagen und dir Römer 8:28 anschauen. I especially encourage you to do it. Around about 8 o'clock on Monday morning. Ich möchte euch ganz besonders darum dazu ermutigen, das um 8 Uhr morgens am Montag zu tun. Okay. And if you survive the week. Und wenn du die Woche überlebst. When you get home on Friday night. Wenn du nach Hause kommst am Freitagabend. Open up your Bible and look. Make sure it's still there. Dann schlag die Bibel auf und stell sicher, dass das noch immer da ist. God promised. Gott hat's versprochen. You see, he's sovereign. Seht ihr, er ist souverän. He has a bigger view than what we have. Er hat einen weiteren Blick, wie wir das haben. 8 o'clock Monday morning, all that we see in front of us is another Monday. 8 Uhr morgens am Montag, alles was wir sehen können, ist wiederum ein Montag. What God sees is his plan coming together. Was Gott sieht, ist, wie sein Plan hier zusammenkommt oder zustande kommt. And prophecy works for you and I like that. Und auch die Prophetie, die wirkt sich so für dich und mich aus. It's his way of saying, I'm still in control. Es ist so, wie er das sagt, ich bin noch immer in Kontrolle. And when you see these things come to pass, und wenn du siehst, dass diese Dinge zustande kommen, don't get frightened. Hab keine Angst. It's my way of telling you, I'm still in control. Es ist meine Art, dir zu sagen, ich bin noch immer in Kontrolle. That's to encourage you. Das ist, um euch zu ermutigen. It's also to build you up. Es ist auch dazu da, um euch aufzubauen. And that means get your life right. Und das heißt, dass ihr euer Leben in Ordnung bringt. When you build a building, wenn du ein Gebäude aufbaust, you either have a pile of stones, entweder hast du so einen ganzen großen Steinhaufen, or you put them together to make a wall. Oder du fügst diese zusammen, um eine Wand daraus zu bauen. Now what's the best thing to live in? Nun, was ist das Beste, worin man lebt? Pile of stones? Ein Steinhaufen? Or a house? Oder ein Haus? It's your choice. Eure Wahl. God has given you all the tools that are necessary. Gott hat euch all die Werkzeuge gegeben, die dafür notwendig sind. But he does say, get it together. Aber er sagt, fügt das zusammen. I don't want you to live in a pile of stones. Ich möchte nicht, dass ihr in so einem Steinhaufen wohnt. I have a better plan for you than that. Ich habe einen besseren Plan als das für but euch. But as my plan comes together, aber so wie mein Plan zustande kommt, you may need to correct some of the things that you're doing. So müsst ihr wahrscheinlich ein paar Dinge korrigieren, die ihr tut. And you see all the way through the Old Testament, that's what he's sharing with his people. Und man kann sehen durch das ganze Alte Testament, dass das seinem Volk weitergibt. What you're doing is no good for you. Was ihr hier tut, das ist nicht gut für euch. Change what you're doing. Ändert das, was ihr hier tut. Let go of those bad practices. Und lasst diese schlechten Praktiken los. And come back to doing what I want you to do. Und kommt zurück und tut das, was ich für euch möchte. And at some point he even drove them out of the promised land. Und zu einem Zeitpunkt hat er sie sogar aus dem verheißenen Land vertrieben. Because that was better than them staying in it. Weil das war für sie besser, als dass sie darin geblieben wären. But he brought them back. Aber er brachte sie zurück. Just like he promised. Genauso wie er es versprochen hat. So sometimes an encouragement requires a response. So manchmal fordert eine Ermutigung eine Reaktion. It's to change what we're doing. Und es geht darum, das zu ändern, was wir gerade tun. That is what prophecy is all about. Und darum geht's in der Prophetie. What it's not to do with. Aber womit's nichts zu tun hat. Is to get us off on conspiracy theories. Dass wir so in solche Theorien hineinkommen, also die nicht so gut sind. It's not designed to distract us from real life. Es ist nicht dazu da, dass wir von realen Leben wegkommen. Not to get us off on. Well, did he mean this or did he mean that? Also, dass wir hineinkommen, hat er das gemeint oder das gemeint? You know. Who is the little horn? Wer ist dieses kleine Horn? Who are the 10 kings? Wer sind die 10 Könige? You know, is the president the Antichrist? Ist der Präsident der Antichrist? You'll know when it happens. Ihr werdet das wissen, wenn es passiert. But when it does happen, aber wenn es passiert, you're supposed to look at it and say, God is still on the throne. Da sollten wir sagen, Gott ist noch immer am Thron. Isn't that amazing? He said it would happen and it's happened. Ist das nicht erstaunlich? Er hat gesagt, es wird passieren und es ist passiert. He said he would bring his people back to the land. Er sagte, er wird sein Volk wieder in ihr Land bringen. What happened in 1948? Was passierte 1948? He brought his people back to the land. Er brachte sein Volk zurück ins Land. Wow. What does that mean? Was heißt das? God is still on the throne. Gott ist noch immer am Thron. And despite what the nations and the politicians want to do, und trotzdem, was die Nationen und Politiker tun wollen, his plan is still unfolding. Sein Plan, der entfaltet sich weiterhin. Now, we can learn a few things about prophecy. Nun, wir können ein paar Dinge lernen über die Prophetie. I'd like to turn you back to the book of Daniel. Ich möchte, dass wir das Buch Daniel aufschlagen gemeinsam. And you may have to bear with me a little bit as we look at a few verses. Und ihr müsst vielleicht einfach da bei mir bleiben oder mitlesen, wenn wir ein paar Verse durchgehen. The first verse I'd like to look at is in chapter 9, verse 27. Den ersten Vers möchte ich mir anschauen in Kapitel 9, Vers 27. Er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang, und mitten in der Woche wird das Opfer und Speiseopfer aufhören. Und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Now, I don't expect you to understand that straight away. Nun, ich erwarte nicht von euch, dass ihr das sofort versteht. This is just a verse I've taken. Das ist nur ein Vers, den ich herausgenommen habe. But you notice in it talks about a particular week. Aber ihr habt bemerkt, es spricht über eine spezielle Woche, where somebody is going to cause the sacrifice to stop. Wo jemand es dazu bringen wird, dass die Opfer aufhören. And then Daniel uses this phrase, the overspreading of abominations, he shall make it desolate. Und dann verwendet Daniel diese Phrase, also dass das Gräuel der Verwüstung dort sein wird. Even until the consummation. Bis zum Verderben. Yeah. So even until the end. Also bis zum Ende. Yeah. Okay, let's turn a little bit forward to chapter 11. Und jetzt gehen wir ein bisschen vorwärts zum Kapitel 11. And let's look at verse 31. Und schauen wir uns Vers 31 an. Und es werden seine Heere da selbst stehen, die werden das Heiligtum in der Feste entweihen und das tägliche Opfer abtun und einen Gräuel der Verwüstung aufrichten. Okay, similar sort of verse, isn't it? Es scheint so ein ähnlicher Vers zu sein, oder? The arm shall stand on his part. That's the army or the soldiers that are representing somebody. Also diese Heere, die da selbst stehen, das ist die Armee oder die Soldaten, die etwas repräsentieren. They will pollute the sanctuary. Und sie werden das Heiligtum verschmutzen. And they will take away the daily sacrifice. Und auch sie werden das tägliche Opfer dann wegtun. And they will place the abomination that makes desolate. Und sie werden auch ein Gräuel der Verwüstung aufrichten. What he's saying here is that these soldiers that represent this person. Und was er hier sagt, ist, dass diese Soldaten, die diese Person repräsentieren, they're going to go into the temple. Sie werden in den Tempel hineingehen. And pollute it. Und den entweihen. In other words, they make it unholy. In anderen Worten, sie werden den unheilig machen. And they're going to stop the daily sacrifice. Und sie werden das tägliche Opfer dann stoppen. And they're going to set something up there. Und sie werden dort etwas aufrichten. And that thing is an abomination. Und das ist ein Gräuel. Okay, so there's two places where Daniel records kind of the same thing. So es gibt zwei Stellen, wo der Daniel fast das Ähnliche aufzeichnet. Now what I haven't given you there is the context. Aber was ich euch hier noch nicht gegeben habe, ist der Kontext. But Daniel has a bigger vision than what we just read. Aber Daniel hat eine größere Vision als was wir es hier gelesen haben. And the context of this second verse that Und we read. Der Kontext von diesem zweiten Vers, den wir gelesen haben, is about a particular king. Geht über einen speziellen König. And this is what his soldiers will do for him. Und das werden seine Soldaten für ihn tun. And we can look back historically and we can actually identify who this king is. Und wir können geschichtlich zurückblicken und auch diesen dann identifizieren, wer der war. And he was a king that we call Antiochus Epiphanes. Und er war ein König, den wir nennen Antiochus Epiphanes. And now Daniel doesn't use his name. Nun, Daniel verwendet nicht seinen Namen. Daniel didn't know his name. Weil Daniel nicht seinen Namen kannte. Daniel was writing several hundred years before this man arrived. Weil er hat für mehrere hundert Jahre zuvor geschrieben, bevor dieser Mann kam. But around about 160 years before Jesus was born. Weil circa 160 bevor Jesus geboren wurde. This man Antiochus Epiphanes. Dieser Mann Antiochus Epiphanes. Did exactly what Daniel had. Prophesied he would do. Hat genau das getan, was der Daniel über ihn prophezeit hat. He took over the temple with his soldiers. So hat den Tempel übernommen mit seinen Soldaten. He stopped the priestly operation there. He stopped the daily sacrifices. Hat das tägliche Opfer dort gestoppt. He slaughtered a pig on the altar. Hat dann ein Schwein am Altar geopfert. You imagine how well that went down with the Jews. Ihr könnt euch vorstellen, wie das bei den Juden war oder wie sie das aufgenommen haben. And then he set up a statue of Zeus. Und dann hat er seine Statue vom Zeus aufgerichtet. And demanded that people came to the temple and worship the statue of Zeus. Und hat dann gefordert, dass die Leute dorthin kommen zum Tempel und die Statue vom Zeus anbeten. Now go a little bit further into the last chapter of Daniel, chapter 12 and verse 11. Wenn wir jetzt zum Kapitel 12, Vers 11 gehen, vom Buch Daniel. And we read in verse 11, from the time that the daily sacrifice shall be taken away and the abomination that makes desolate set up, there shall be 1290 days. Und von der Zeit an, wenn das tägliche Opfer abgetan und ein Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird, sind 1290 Tage. Now this adds a little bit more onto the prophecy. Nun, das fügt noch ein bisschen zu der Prophetie hinzu. It adds some numbers. Das fügt ein paar Zahlen hinzu. And we can all start, oh, wow, 1290 days. Und wir können alle denken, wow, 1290 Tage. Let's get our calendars out. Und jetzt holen wir unsere Kalender heraus. Well, if we look back in history, nun, wenn wir zurückschauen in der Geschichte, that a time when Antiochus Epiphanes spoiled the temple, zur Zeit, wo Antiochus Epiphanes diesen Tempel dann entweihte, and we count forward, und wir dann vorwärts zählen, this number of days, also diese Anzahl von Tagen, nothing much happened. Da ist nicht viel passiert. There's nothing significant historically that we know. Also geschichtlich, was irgendeine Bedeutung hätte, ist passiert gar nichts. And a few people have tried to make things fit, but und ein paar Leute versuchten Dinge zueinander zu fügen. It seems like Daniel had two really accurate prophecies. Aber es scheint so, dass die Prophetien von Daniel zu genau waren. But then the third one. Aber dann die dritte. With the days attached. Mit den Tagen, die da hinzugefügt sind. It doesn't fit somehow. Das passt irgendwie nicht. And we have to then sort of fast forward into the Gospels. Und wir müssen jetzt vorwärts spulen in die Evangelien. And I want to turn you now to Matthew chapter 24. Und ich möchte, dass ihr jetzt in Matthäus Kapitel 24 mit mir aufschlagt. And Matthew's recording now the last week of Jesus' time in Jerusalem. Und Matthäus zeichnet hier die letzte Woche Jesu auf, also seine Zeit in Jerusalem. He's been in the temple disputing with the leaders and the scribes and the Pharisees. Er hat da gesprochen mit den Leitern, mit den Pharisäern, also im Tempel. And the first verse of chapter 24 says, "And Jesus went out and departed from the temple." Und der erste Vers in Kapitel 24 sagt, und Jesus verließ den Tempel und ging hinweg. That's a frightening verse. Das ist ein sehr erschreckender Vers. The phrase departed from the temple. Und diese Phrase, er verließ den Tempel oder ging hinweg, is obviously written in Greek. Ist offensichtlich auf Griechisch geschrieben worden. And in the Greek translation of the Old Testament, the Septuagint. Und in der griechischen Übersetzung, also in der Septuaginta, it's exactly the same phrase as is used when the Shekinah departs from the tabernacle. Ist genau dieselbe Wort verwendet worden, wo diese Shekinah den Tempel verlassen hat. When the presence of God left the people of Israel. Wo die Gegenwart Gottes das Volk Israel verlassen hat. But it begins Jesus on a series of teachings. Aber es beginnt also, wo Jesus eine Reihe von Lehren beginnt. And he starts to teach the disciples about what's going to happen to the temple in the future. Und er lehrt seine Jünger, was mit dem Tempel in der Zukunft passieren wird. And he starts to teach them about the end times. Und er beginnt auch, sie über die Endzeit zu lehren. And he tells them some familiar verses. Und er sagt ihnen ein paar bekannte Verse. Verse 6, he says, "And you shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet." Vers 6, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu, dass ihr nicht erschreckt. Das muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Then we come to verse 15. Und dann kommen wir zum Vers 15. And he says, "When you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, then let them which be in Judea flee to the mountains." Wenn ihr nun sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer da liest, der merke auf, als dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. And the disciples are thinking, wait a minute, the abomination of desolation. Und die Jünger denken sich, warte mal, das Gräuel der Verwüstung? That was 160 years ago, that was Antiochus Epiphanes. Das war vor 160 Jahren, das war Antiochus Epiphanes. Jesus has said no. When you see it, sometime in the future. Aber Jesus sagte, nein, wenn ihr das sehen werdet, also irgendwann in der Zukunft. Now what does this tell us? Nun, was sagt uns das? What does it tell you? Oder was sagt das dir? Daniel got it wrong. Der Daniel hat das falsch gehabt. Our interpretation of the past was wrong. Oder unsere Interpretation der Vergangenheit lag falsch. Maybe. Vielleicht. Well, we can always get it wrong. Nun, wir können es immer falsch haben. So I'm up for that. So ich bin auch dafür da. What I see here, though. Aber was ich hier sehen kann, is that a prophecy in the scripture, dass eine Prophetie in der Schrift, can have more than one fulfillment. Mehr als nur eine Erfüllung haben kann. That some of the things that God teaches us in prophecy, dass manche der Dinge, die Gott uns lehrt in der Prophetie, can have an immediate fulfillment, können eine sofortige Erfüllung haben, or a short-term fulfillment, oder eine Kurzzeiterfüllung, but then have a longer-term fulfillment, aber dann eine Langzeiterfüllung haben können, and a greater significance, also eine größere Bedeutung. There are lots of prophecies in the books of Isaiah and Jeremiah. Es gibt sehr viele Prophetien im Buch Jesaja und Jeremia, that relate to the children of Israel going into captivity. Die davon sprechen, dass das Volk Israel in die Gefangenschaft gehen werden. And some of them are very clear. Und manche von denen sind sehr klar. It's clear that they're going to be taken away into captivity. Es ist klar, dass sie in die Gefangenschaft geführt werden. And the Lord promises that he'll bring them back from that captivity. Und der Herr verheißt ihnen, dass er sie wieder zurückbringen wird von dieser Gefangenschaft. But mixed in with those prophecies, aber darin vermischt in diesen Prophetien, are references to the children of Israel being scattered across the face of the earth. Da sind auch Verweisstellen, dass das Volk Israel verstreut wird über die ganze Erde. And then the Lord drawing them from all the corners of the earth back into the land. Und dann wird sie der Herr wieder zurückbringen von den vier Ecken der Erde, also zurück in das Land. Now for the people at the time. Nun für das Volk, das damals lebte. The word said, "You're going to be driven out of the land." Das Wort sagte, ihr werdet aus dem Land vertrieben werden. And then you're going to be brought back. Und dann werdet ihr zurückgebracht werden. But what they couldn't see. Aber was sie nicht sehen konnten. Was what we see now. Ist was wir jetzt sehen. Which was that. 450 years later, was dann 450 Jahre später, there'd be a different circumstance, da gab es einen anderen Umstand, but the Jewish people would be scattered literally across the world. Aber dass das jüdische Volk wörtlich gesprochen über die Erde verstreut wird. And there would be 1900 years before they had the opportunity to be drawn back into their own land. Und da lagen 1900 Jahre dazwischen, bevor sie dann die Möglichkeit hatten, wieder in ihr eigenes Land zurückzukehren. But we're seeing fulfilled in the last 70 years. Aber wir sehen erfüllt in den letzten 70 Jahren things that God prophesied back in 750 BC. Dinge, die Gott prophezeit hat, und das 750 vor Christus. There was a short-term fulfillment. Da gab es eine Kurzzeiterfüllung. As yes, the children of Israel first went into captivity in Assyria and then later into Babylon. Ja, das Volk Israel kam zuerst in die Gefangenschaft nach Assyrien und dann später nach Babylon. And God brought them back from that captivity. Und Gott brachte sie zurück von dieser Gefangenschaft. But what they didn't see, aber was sie nicht sehen konnten, was a bigger and more significant fulfillment. War eine größere und eine bedeutungsvollere Erfüllung. We have to remember that when we start looking at prophecy. Und wir müssen daran denken, wenn wir uns die Prophetie anschauen. That there are words spoken to the people to whom the prophecy is written. Weil es sind gesprochene Worte an die Leute, an die die Prophetie geschrieben wurde. Jesus was speaking to a group of disciples. Jesus sprach an eine Gruppe von Jüngern. And there was a meaning in his word. Und da gab es eine Bedeutung in seinen Worten. He said, "Look out for this." Und er sagt, passt auf, wenn das kommt. But there's also a longer term meaning to aber much of what he said. Auch eine längere Zeit, also die noch vergehen würde, also was dann passieren würde. There's an immediate fulfillment to much of what Jesus said to his disciples. Da gab es eine sofortige Erfüllung von vielem, was Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern. Within 40 years of him saying these things. Also nur in 40 Jahren, wo er das gesagt hat. Jerusalem was completely overrun by the Romans. War Jerusalem total überlaufen von den Römern. And the population was driven out. Und die Bevölkerung wurde vertrieben. And scattered. Und zerstreut. And the city was burned. Und die Stadt wurde verbrannt. And as Jesus said, you know, the stones of the temple, not one was left standing on another. Und so wie Jesus gesagt hat, auch beim Tempel, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleiben würde. If you want the historical events. Wenn ihr die geschichtlichen Ereignisse haben möchtet. In AD 70, Titus overran Jerusalem. 70 nach Christus hat Titus Jerusalem eingenommen. And the temple was burned. Und der Tempel wurde verbrannt. And in order to get the gold that ran off the walls of the temple. Und um das Gold zu bekommen, was so geschmolzen ist über die Mauern, also in die Ritzen von den Steinen hinein. The soldiers ended up digging up the stones of the road. so haben dann die Soldaten auch die Straßen, also die Steine auf der Straße dann ausgebrochen. 100 years later. 100 Jahre später. Well, perhaps not 100, maybe more like 70 years later. Oder vielleicht 70 Jahre später. There was a Jewish rebellion. Gab es eine jüdische Rebellion? Which tried to overthrow the Roman hold over Jerusalem. Sie versuchten diese römische Festung dann einzunehmen. And as a result of that revolution. Also die Juden versuchten das und als ein Resultat wegen dieser Revolution. The Roman commander of the city. So dieser römische Hauptmann von der Stadt had the central area of Jerusalem plowed up. So ließ er dieses Zentralgebiet von Jerusalem dann umpflügen. And then he had the Romans the soldiers throw down old salt into the ground. Und dann haben diese römischen Soldaten altes Salz auf dem Boden dann verstreut. His purpose was that nothing would grow there. Und sein Zweck war es, dass nichts mehr dort wachsen würde. And at that point there were no longer any walls left to the temple. Und zu diesem Zeitpunkt gab es keine Mauern mehr beim Tempel. And within 10 years of that event. Und nur innerhalb von 10 Jahren von diesem Ereignis. On the platform where the temple used to stand. Also auf diesem Fundament oder auf dieser Plattform, wo der Tempel stand. There was built a Roman temple. Da wurde ein römischer Tempel gebaut. To celebrate Hadrian. Um den Hadrian zu feiern. And it was an octagonal temple. An eight corner. Also ein achteckiger Tempel. With a dedication to Jupiter in it. Und der wurde dem Jupiter geweiht. And it's actually on the foundations of that temple. Und eigentlich auf diesem Fundament von diesem Tempel. That a man called Asker. Dass ein Mann namens Asker. Built the Al-Aqsa Mosque. Hat diese Al-Aqsa Moschee dann gebaut. And you can go and see that today. Und ihr könnt euch das heute auch noch anschauen. Except they won't let you very near it. Außer sie werden euch nicht sehr nahe heranlassen. Which, if you're interested. Also wenn ihr interessiert seid. For a mere 1600 euros. Also dann könnt ihr mir 1600 Euro borgen. Next March. Nächsten März. You could go to Jerusalem. Könnt ihr nach Jerusalem fahren. And have a 10-day retreat in Israel. Und so einen 10-Tages-Urlaub könnt ihr haben in Israel. Does that sound good? Klingt das gut? I'll bring the details next week. Nächste Woche bringe ich die Details. Okay, that wasn't supposed to be an advertisement. Okay, das sollte keine Werbung sein. That was supposed to give you an outline of what prophecy is about. Das sollte euch nur eine Einleitung geben, worum es bei der Prophetie geht. So when we look at this book. So wenn wir uns dieses Buch anschauen, we should look for comfort, sollten wir nach Trost Ausschau halten, and encouragement, und Ermutigung, and upbuilding, und Auferbauung. But be prepared to look at your own life. Aber seid darauf vorbereitet, auf euer eigenes Leben zu schauen, and allow the Lord to put things right that maybe are wrong. Zu, dass der Herr auch Dinge wieder in Ordnung bringt, die nicht in Ordnung sind. The unbeliever won't understand this. Der Ungläubige wird das nicht verstehen. The man whose God is too small. Der Mensch, dessen Gott zu klein ist. And the man who only gets his God out of a box on Sunday. Und der Mensch, der seinen Gott nur am Sonntag aus einer Kiste herausholt. He won't understand it. Er wird es nicht verstehen. But for the person in whom the Spirit of God dwells. Aber für die Person, in dem der Geist Gottes wohnt. Will be rejoicing. Er wird sich freuen. And we'll get the chance to learn the words of a hymn. Und wir werden auch lernen, so eine, die Verse von so einem Lied. So that when we get to heaven, so wenn wir in den Himmel kommen, we won't have to look at the overhead. Wenn wir nicht mehr auf den Overhead schauen müssen. All you'll have to learn is the music. Alles, was ihr dann lernen müsst, ist nur mehr die Musik dazu. Let's pray. Beten wir noch. Father, we thank you for your word to your people. Vater, wir danken dir für dein Wort an dein Volk. And Lord, as we begin a study of your word in Revelation. Und Herr, wo wir ein Studium beginnen aus deinem Wort in der Offenbarung, we pray that you would reveal to us, so beten wir, dass du uns offenbarst, the things that you need us to learn. Die Dinge, die du möchtest, dass wir sie lernen. We thank you for this time together this morning. Wir danken dir für diese Zeit zusammen heute Morgen. And we claim your promise. Und wir proklamieren deine Verheißungen, that those that read the words of this prophecy, dass diese, die die Worte dieser Prophetie lesen, and those that hear them, und diese, die sie hören, will be blessed, gesegnet werden. We ask it in Jesus' name. Und wir bitten darum in Jesu Namen. Amen. Amen. I'm going to ask Ardi to come up and share a few things about some of the developments that the church is undertaking at the moment. Ich möchte den Adi jetzt bitten, dass er ein bisschen was erzählt über die Entwicklung, also diese Gemeinde jetzt gut macht. Ja, wir haben gehört, was jetzt am Samstag für den Konzert sagt.